Aus gleichem Anlass fand am 9. April auf dem Platz am Triumphbogen in Pyongyang eine festliche Tanzveranstaltung der Funktionärinnen und Mitglieder des Frauenbundes statt. Nach den Liedern wie »Das Donnergebrüll des Zhongil-Gefälls« und »Ong He Ya, der Sieg des Songun« tanzten die Frauen in fröhlicher Stimmung.